schweren bei Nacht am später Wörter wird. Dann sitz ich mit vergnügtem Sinn vertraulich zu der Flamme hin. Dann sitz ich mit vergnügtem Sinn vertraulich zu der Flamme hin. So leicht, so unbeschwert, so leicht, so unbeschwert. Stilles Stündchen bleibt man doch gern am Feuer wach. Man schürt, wenn sich die Lohe senkt, die Funken auf und singt und denkt. Nun aber mal ein Tag, nun aber mal ein Tag. Böse wirft man hin. Es störe nicht die Nacht, es störe nicht die Nacht. Zu einem frohen Traume bereitet man gemach sich zu. Wenn sorgelos ein holdes Baby zarter Lust die Seele füllt, ergibt man sich der Ruhe. Alleine bin ich nicht.